Am 11.10.2022 meldete Tagesschau.de, dass Neuseeland Kuhrülpser besteuern will. In Neuseeland soll ab 2025 eine Steuer auf klimaschädliche Flatulenzen und Rülpser von Kühen erhoben werden, weil Kühe per Rülpser mehr Methan ausstoßen als mit ihrer Flatulenz. Pups. Nutzviehemissionen. Eins der größten Umweltprobleme des Landes. Neuseeland. Alle Steuereinnahmen sollen den Bauern durch Forschung, Finanzierung neuer Technologien und Steueranreize wieder zugutekommen. Und so werden neuseeländische Landwirte klimabewusste Vorreiter der Agrarbranche. Weltweit. In dem Zusammenhang, hat eigentlich mal jemand das klimaschädliche Einsparpotenzial humanoider Rülpser bzw. Flatulenzen erhoben? Vielleicht muss die Menschheit nur auf Bier, Fleisch, Zwiebeln, Kohl und Hülsenfrüchte verzichten und zack, hätten wir die Welt gerettet. Na dann, Prost! Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 111. Hicks, ja, ich bin ein wenig beschwipst, aber ich muss dir das Intro einsprechen. So, in echt, mit Bier. Diese Konserve wird ein wenig kürzer als zuletzt und besteht in erster Linie aus dem Lavalieren beim Schrittieren vom letzten Sonntag. Doch hört selbst. Es ist Sonntag, der 11.10.2022, gegen 11 Uhr, kurz nach 11 Uhr. Und wir gehen heute eine kurze Runde. Ich weiß nur noch nicht, woher. Können wir hergehen, wenn es kurz ist. Ohne Straße möglichst. Ja. Oben in den Wald rein? Ja, könnte gehen, ne? Oben in den Wald rein. Oder so. Genau, das könnte man machen. Kurz deshalb, weil ich bin ein Hauch geschlaucht von gestern vom Umzug und es war nicht meiner. Und habe eben schon die Hälfte meines Tagesschrittziels erreicht beim Podcast hören, beim Schrittieren in der Wohnung. Guck mal, die haben da eine alte Waage drin stehen. Fenster, kannst du hier nicht sehen, musst du nach hier kommen. So eine Verkaufswaage, so eine mit, wie die früher in Metzgereien oder so waren, weißt du, die oben so trichterförmig auseinandergehen. Von den Temperaturen, das ist heute eigentlich sehr angenehm. Das heißt, wir haben gute 12 Grad, da schwitzt sich nichts, auch in der Sonne ist es schön. Aber der Wind, das himmlische Kind, ich habe kurze Ärmel, da zieht das jetzt doch ein bisschen, naja. Aber durch die winddichte Weste kommt da nichts. Ist ja auch schon mal was. In der letzten Konserve habe ich ja von meinem Erstkontakt zu einem vollelektrischen Auto erzählt. Gestern war ich mal zur Abwechslung etwas länger mit meinem Auto unterwegs. Und das Ganze nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit einem Hänger. Einmal Bochum und zurück. Vor dem hässlichen Haus haben sie jetzt was eingerichtet und sie haben da auch einen Stuhl draußen stehen. Aber immer noch hässlich. Weil die Front geht ja jetzt, wo die Rollos auf sind und so und Autos davor stehen. Aber ja, von der Seite kann man es vergessen. Morgen. Morgen. Ja, gestern also mit dem Hänger nach Bochum in die Nähe der Ruhr-Universität. Denn K1 zog von einer Wohnung in eine andere. Ich glaube, da habe ich aber auch schon mal von erzählt im Rahmen der Couch-Umgestaltung, die da ein zu breites Seitenteil hatte. Möglich. Egal, auf jeden Fall mussten wir vorher das Bett von ihm, was beim Schwiegervater eingelagert war, abholen und mitnehmen. Und bei der Gelegenheit kam dann Schwiegervater auf mich zu und meinte, ja, ob ich ihm mal eben kurz helfen könne, die Glastür im Wohnzimmer auszuhängen, denn die schrappt da über den Fliesenboden. Er wolle da Unterlegscheiben in die Scharniere einlegen. Und Ich habe dann versucht, die Türe auszuhängen, aber die rührte sich überhaupt nicht, weil sich das Scharnier schon schräg verzogen hatte. Und Glastüren, naja, ich kenne die also aus der Firma, die haben eigentlich so viel Spiel in der Türe selber, da kann man in der Regel was an den Scharnieren bzw. an der Aufhängung der Glastür machen. Dann haben wir mal kurz die Tür unterlegt und die Scharniere aufgeschraubt, dann die Tür etwas höher unterlegt und die Scharniere wieder zusammengeschraubt und siehe da, das klappte alles. Aber das hat uns dann im Zeitplan etwas zurückgeworfen, weshalb wir dann erst was später loskamen. Ach, guck mal da, der Honda, der hat auch eine schöne Front, ne? Finde ich. Jo. Gut, hat jetzt keine Hutze, aber eine schöne Front. Ist das ein Civic? Ja, ich will jetzt nicht um Privatgelände drumherum gehen, um zu gucken. Ne, ist ziemlich zugewachsen, ne? Guck mal, was die da für dicke Zapfen haben. Wahnsinn. Tannen mit Megazapfen. Muss man eben ein Bildchen machen. Das ist ja hübsch. Was haben die denn hier liegen? Grabstein oder was? Ja. Heute gehen wir also auf der oberen Strecke in den Wald. Das heißt, den Waldweg, der parallel zur Trasse verläuft, um nachher auf die Trasse runter abzubiegen, dann zurückzugehen. Also nicht so ewig viele Schritte, weil wir ja schon in Vorleistung sind. Die Holde hat nämlich heute schon 10 Kilometer gejoggt und ist dementsprechend schritttechnisch eigentlich auch schon fertig. Ja, dritter Ansatz, dritter Versuch. Wir sind gestern dann mit dem Bett im Hänger nach Bochum gefahren, haben das Bett ausgeladen und haben dann mehrfach zwischen alter Wohnung und neuer Wohnung ungefähr 500 Meter gependelt mit Hänger leer, Hänger voll, Hänger leer, Hänger voll. Und was soll ich sagen? Das ist eine 30er Straße, also auf 30 Stundenkilometer begrenzte Straße, wo seitlich Autos parken, aber egal, Rücksicht nimmt da kein Mensch. Auf nichts. Ich musste von dem Eckhaus, wo wir entladen haben, immer wieder ein Stück rückwärts fahren, um dann hinter dem Haus oder in Fahrtrichtung vor dem Haus in eine Seitenstraße abzubiegen, damit ich drehen konnte. Erschwerend kommt hinzu, dass der Kreuzungsbereich ungefähr 20 cm hoch erhöht worden ist, damit da keiner durchbrettert. Und jeder schön guckt von wegen rechts vor links, interessiert aber niemand. Ich meine, dass man gegebenenfalls mit einem Zugfahrzeug beim Rückwärtsfahren vorne ein bisschen ausschert, vollkommen egal. Du konzentrierst dich drauf, hinten mit dem Hänger um die Kurve zu kommen. Und vorne versucht aber immer noch einer zwischen deiner Front und der gegenüberliegenden Straßenbegrenzung durchzubraten. Also wenn du da keinen hast, der mitguckt, nimmst du irgendwann irgendeinem die Seite mit, weil der nicht die Sekunde warten kann, bis du da um die Kurve rum bist, rückwärts. Und es war jedes Mal so. Jetzt habe ich meine Holde verloren. Zurückgehen, wo mag sie sein? Da kommt sie. Auch ein interessantes Gewächs hier. Das mag es sein. Ja, aber mit Flüssigkeit. Ganz davon ab, dass sich für die 30 Stundenkilometer in dem Bereich überhaupt niemand interessiert hat. Was mir aber aufgefallen ist in der Zeit, da ist mindestens dreimal die Polizei mit dem Streifenwagen durch die Gegend gefahren und hat mal so geguckt. Das war schon interessant. So, vor dem Haus, in dem wir abgeholt haben, da mussten wir auf einen Hinterhof fahren und dieser Hinterhof war mit, oder die Strecke zum Hinterhof, ist eine Feuerwehreinfahrt, war mit Pollern versperrt, 2 Stück, die aber nur gesteckt sind. Gut, K1 hat da jetzt so lange gewohnt, das wusste der. Man konnte aber nur den einen rausziehen, weil der zweite, da ist irgendjemand mit dem Fahrzeug ein- oder mehrfach so dermaßen vorgefahren, dass er sich auch mit einem Pollerschlüssel zwar entriegeln ließ, aber unten hat sich irgendwas so dermaßen verbogen, dass das Ding einfach nicht rauszuziehen war. Das wird man wohl nur mit richtig Gewalt und möglicherweise ein paar Hammerschlägen schaffen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Also musste ich mit dem Hänger rückwärts, ja, passte gerade so, und meinem Auto zwischen dem Poller und einem ziemlich geraden Bordstein mit einer fiesen Kante durchfahren. Was mir auch gelang, wobei ich mehrfach korrigieren musste jedes Mal, weil es halt blöd war, da drauf zu kommen. Aber da merkt man schon, wenn man nicht regelmäßig mit dem Hänger fährt, und das tue ich ja nicht, in der Regel ist das ja so einmal im Jahr irgendwo hin und alle 2 Jahre zum TÜV, da müsste man dann schon noch mal üben. Ist aber alles gut gegangen, bin nirgendwo vorgeranzt, es hat eigentlich immer alles ganz gut geklappt, aber war mal wieder so eine Erfahrung. Also wenn man einen Hänger hat, sollte man damit doch mal öfter durch die Gegend, um da dran zu bleiben. Und ja, es macht durchaus Sinn, dass die Leute, die heutzutage einen Führerschein machen, nicht einfach so dranhängen dürfen, was sie da wollen, sondern dass das dann auch wirklich mit einem Hänger mal geprüft wird. Ich habe das sowieso damals schon nicht verstanden. Du machst da deinen Führerschein, also ist er jetzt gut 40 Jahre her. Naja, so in dem Dreh. Du machst da deinen Führerschein und ist eigentlich hier lang, ne? Ja, und dann durftest du dann deine 7,5 Tonnen plus Hänger fahren. Mit eigentlich ein paar Fahrstunden auf einem Golf Automatik und ein paar Schaltstunden, die du da bescheinigt hast. Und alles war schick. Und dann kam ja dieser Euro-Führerschein, da diese Scheckkarte, die ich ja aus Gründen damals relativ zügig beantragt habe. Das kann man eigentlich auch keinem erzählen. Habe ich aber, glaube ich, schon die Geschichte mit dem Automatikstempel. Weiß ich nicht, kann ich ja nochmal machen. Wer es schon weiß, der kann ja vorspulen. Also, ich habe seinerzeit die Fahrprüfung auf Automatik gemacht. War ja einfacher. Brauchst du dich ja nur aufs Fahren konzentrieren, nicht auf die Schalterei. Gerade damals, wo man nicht 12.000 Fahrstunden hatte, war das eine sehr praktische Sache. Dumm nur, es war gerade in der Übergangszeit 83, als, und diese Übergangszeit gab es meines Wissens nur 2 Jahre, wo man die Prüfung zwar auf Automatik machen konnte, und wenn man eine bestimmte Anzahl Fahrstunden hatte auf dem Schaltwagen, bekam man dann einen Stempel rein in den Führerschein, Prüfung auf Automatik abgelegt. Dennoch war man nach deutschem Recht berechtigt, einen Schaltwagen zu fahren. Das wusste aber oftmals nicht mal die Polizei. Und wie gesagt, es galt nur für 2 Jahre. Danach haben sie es dann abgeschafft und gesagt, okay, wer jetzt Prüfung auf Automatik macht, der darf auch nur Automatik fahren. Bäm. So, ich hatte jetzt diesen Stempel drin und in allen Ländern, die diesem Schengen-Abkommen, weiß der Geier, angehörten, da war das, oder die Führerscheinbestimmung des Einreiselandes akzeptierten, durfte ich trotz dieses Stempels einen Schaltwagen fahren. Wussten die anderen Länder aber auch nicht. Und in manchen Ländern gab es halt das Problem, Holland und Frankreich, die, wenn sie den Deutschen denn dann nicht mochten, und das war vor 40 Jahren noch ein bisschen anders als heutzutage, dann konnte das schon mal sein, dass dann kein Dolmetscher da war. Ja, und dann saßt du dann da eine Weile, bis sich das dann alles aufgeklärt hat. Das konnte an Wochenenden auch schon mal dumm sein. Das ist Freunden von mir passiert und deswegen wollte ich dieses Risiko nicht eingehen. Könnte sogar sein, dass ich das mal tatsächlich auf derselben Strecke erzählt habe. Ich verstehe das nicht. Naja, ich wollte dieses Risiko nicht eingehen und bin dann, da hatte ich mittlerweile schon, weiß ich nicht, 8 Jahre einen Führerschein, keine Ahnung. Bin dann hingegangen zum Straßenverkehrsamt und habe gesagt, pass mal auf, Meister, ich hätte gern diesen Stempel da aus dem Führerschein raus, weil es da schon mal Irritationen im Ausland gibt, dass ich Auto fahren kann. Das habe ich ja jetzt zu Genüge bewiesen. Ich habe den Lappen jetzt lang genug, aber das mit dem Schalten, das könnte ich doch vielleicht mal gerade einem Kollegen zeigen. Dann fahren wir eine Runde um den Block und dann kann er eben gucken, aha, der kann nicht nur Auto fahren, der kann sogar schalten und dann ist alles schick, weil ich ja von Anfang an einen Schaltwagen hatte. Also ich hatte persönlich nie ein Automatikauto damals. Dann sagt er zu mir, nö, das geht nicht. Und ich, ja, und was machen wir stattdessen? Ja, das ist ganz einfach. Wenn Sie den Stempel raushaben wollen, verzichten Sie doch einfach auf Ihren Führerschein und machen den neu. Ich, was? Ja, das war dann die einzige Möglichkeit, wie ich diesen Stempel hätte rausbekommen können. Ja, so wichtig war es mir dann doch nicht. Dann habe ich mir halt gesagt, okay, fährst du halt nicht ins Ausland. Und wenn, fährt halt jemand, der diesen Stempel nicht hat, vielleicht die derzeitige Lebenszeitabschnittsgefährtin oder so, damals, oder ein Freund, wie auch immer, mit wem man halt dahin fährt, weil was hätte ich alleine in Frankreich machen wollen? Oder in Holland? Braucht ja kein Mensch, ne? Soweit, so gut. Trotzdem wollte ich es nicht darauf beruhen lassen. Und 2 Jahre später bin ich dann auf eine glorreiche neue Idee gekommen. Bin wieder zum Straßenverkehrsamt und habe gesagt, hör mal Meister, ich hätte gern eine Bescheinigung, dass ich nach deutschem Recht einen Schaltwagen fahren darf. Und das bitte einmal in Französisch und bitte einmal in Holländisch. Sagt er, nö. Ich, wie? Schon wieder nö? Wieso denn nicht? Ja, weil wir dürfen Ihnen ja nichts bescheinigen, was Sie ja von Rechts wegen ohnehin schon dürfen mit Ihrem Führerschein. Ach so. Aha. Dann wusste ich das dann auch. Also, offensichtlich kam ich aus der Nummer nicht raus. Ich hätte also, es ist Wahnsinn, wie sich das hier verändert hat. wo da früher mal mein Cache versteckt war, mein allererster. Das ist ja jetzt komplett total alles anders. Wahnsinn. Naja, also kam ich aus dieser Nummer nicht raus. Ich hätte darauf verzichten müssen, auf meinen Führerschein ihn neu machen. Und dann kam der EU-Führerschein, die Scheckkarte. Und die sah anfangs so ein Mumpitz wie deutsche Sonderregelung, irgendein komischer Stempel, überhaupt nicht vor. Dadurch hatte sich die Sache erledigt. Also ich habe einfach meinen damaligen grauen Lappen in ein Scheckkärtchen ausgetauscht. Und siehe da, plötzlich hat das niemanden mehr interessiert. Der Stempel war weg. Ich wurde behandelt, als hätte es diese Sonderregelung nie gegeben und durfte zudem mit, ich glaube C1E, ein Gespann mit 12 Tonnen fahren. Wow. So, jetzt nochmal zurück. Ich hatte ja irgendwann mal einen Führerschein auf dem Automatik-Golf mit ein paar PS gemacht. Ne? Nicht vergessen. Nie große Hängerausbildung oder sonst irgendwas gehabt, aber plötzlich darfst du so ein Ding fahren. Und es gibt ja nur viele Papas in meinem Alter, die da Töchterchen haben. Und da Töchterchen zieht dann in irgendeine Universitätsstadt und Papa mietet sich dann halt mal einen großen LKW für den Umzug. Glaubt, er könne den dann fahren und brettert damit über deutsche Autobahnen. Das finde ich schon sehr spannend. Egal. Die Zeiten haben sich jetzt geändert und jetzt gibt es ja wieder allerlei Zusatznummern für diesen Führerschein und bestimmte Regeln, wann man denn einen Hänger fahren darf. Und das ist auch gut so. Ich habe ja eine Zeit lang auf einem Bauernhof gewohnt und dementsprechend auch öfter mal auf diesem Bauernhof geholfen. Ich weiß auch nicht, ob ich das mal erzählt habe. Und dann bin ich zur Zeit, wo halt Stroh gemacht wurde, also Strohballen, an einem Tag erstmal mit so einem kleinen Trecker, also hier nicht diese riesen Hightech-Dinger, wie man die jetzt auf der Straße sieht, sondern mit so einem kleinen, ich weiß gar nicht, ein Deutz war es nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall mit so einem kleinen Trecker und hinten so einer Ballenpresse dran mit 25 Stundenkilometern max von Lindlar nach Köln-Flittert gefahren. Das war schon toll. Es hat sehr lang gedauert aufgrund der Geschwindigkeit, die das Ding fahren konnte. Und es war sehr laut, weswegen ich die ganze Zeit mit Gehörschutz gefahren bin. Ja, da wurde ich dann irgendwann abgeholt. Der Trecker und die Ballenpresse blieben da. Die habe ich dann an irgendeinem anderen Tag auch wieder zurückgeholt. Gleiche interessante Fahrt, war auch wieder so ein Thema. Aber zwischendurch, als dann die Ballen gepresst waren und auch aufgeladen werden mussten, bin ich dann mit so einem 60 PS Unimog, dahinter einen Ladewagen und dahinter einen Pritschenhänger, Gesamtlänge des Gespanns, keine Ahnung, sehr, sehr lang, dann auch von Lindlar nach Köln gefahren. Als das Ding beladen war, waren das auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war 4,50 Meter breit und 4 Meter hoch geladen oder waren es 4 Meter breit und 4,50 Meter hoch? Keine Ahnung, beladen haben die, die es halt beladen haben. Ich bin ja nur gefahren. Und wenn du mit sowas eine 12% Steigung hochfährst, da fährst du dann nur so im ersten, zweiten Gang. Mehr geht nicht. Hinter dir eine mega Autoschlange. Und ist ein Ferrari an mir vorbei mit Huperei, also Riesenwelle. Langsame Autos konnten in der Regel aber nicht überholen, weil es halt viel zu lang war. Und es ging halt immer noch bergauf. Ja, und irgendwann kam da noch einer mit einem Erdbeerkörbchen, also mit einem weißen Golf 1 Cabrio. Das Auto weiß, die Sitze weiß, die Blondine auf dem Beifahrersitz, der Held am Steuer. Riesenhuperei beim Vorbeifahren. Und oben an der Ampel standen wir dann nebeneinander. Ich rechts, er links. Ich hatte das Fenster unten, es war halt ziemlich warm. Bei so einem Unimog, der hat ja vorne noch diese kleine runde Stummelschnauze, ist ein Teil des Motors auch in dem Innenraum. Das ist da mit so einer Abdeckung abgedeckt, aber es strahlt doch eine ziemliche Hitze ab. Insbesondere, wenn so ein Motor mit großer Leistung, also hoher Drehzahl, langsam fährt, weil so viel Last dran hängt. Also ich hatte das Fenster unten und der paulte dann von unten hoch und ich guckte mitleidig von oben runter. Und als die Ampel dann auf gelb ging, ich stand schon gut auf der Kupplung, habe ich dann einmal kurz angefahren, dann einmal Zwischengas gegeben. Ja, und dann war dieser weiße Golf mit den weißen Sitzen, der Blondine auf dem Beifahrersitz und dem Helden an Lenkrad in einer großen schwarzen Rußwolke eingenebelt. Tja, kommt davon. Der war jedenfalls ziemlich stinkig, aber er musste ja links abbiegen. Ich bin gerade ausgefahren. Man muss bei solchen Aktionen immer nur aufpassen, dass die einem keine Kippe oder so hinten in das Stroh reinflitschen oder in das Heu, je nachdem, was du drauf hast, weil da sind schon einige Fahrzeuge abgebrannt, weil es so unangenehme Zeitgenossen gibt. Also spannend. Und sowas darf man dann, wie gesagt, oder durfte man mit so einem Führerschein fahren. Glücklicherweise gab es damals noch keine Handys. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, naja, du fährst mit 6 bis 12 Stundenkilometer so einen Berg hoch, das ist ja langsam. Da könnte der ein oder andere vielleicht doch auf den Gedanken kommen, och, das ist ja optimal, um irgendwelche Nachrichten auf dem Handy abzusetzen, die Timeline zu lesen oder sonst irgendwas zu machen. Das wäre dann noch schlimmer, als es jetzt ohnehin schon ist mit diesen ganzen Schlenkerfahrern und Fahrerinnen und was sich da immer noch auf der Straße rumtreibt. Bitter. Wie bin ich drauf gekommen? Ah, gestern mal wieder Hänger gefahren. Naja. Ein bisschen aus wie eine halbe Kröte. Dafür knackt es aber zu laut. So, jetzt sind wir hier wieder unter der Brücke und direkt hört es sich hier sehr schön hallig an. Ich mag das ja. Ist schön nett. Ich bin überhaupt mal gespannt. Ich komme jetzt gerade drauf, weil diese Unterführung ist ja ein Teil meiner Geocache-Runde. Und wenn ich jetzt hier durchgehe, frage ich mich, ob die Leute, die jetzt neulich diesen Cache nicht gefunden haben, wegen des Fehlers, der sich bei mir eingeschlichen hatte und der da schon über Jahre drin ist, ob die es eigentlich nochmal versucht haben. Kann ich ja gleich mal gucken. Überhaupt muss ich heute wäre ein guter Tag, vielleicht mal die Cache-Liste für Nordfriesland auffüllen. Wenn wir da beizeiten hinfahren, dann möchte ich ja nicht die ganze Zeit immer nur aufs Handy gucken, ob zufällig da, wo ich bin, auch eine Dose liegt. Könnte man ja schon mal ein wenig vorplanen, weil es ist zwar Treffen mit Freunden geplant, aber wir haben ja auch sonst noch viel Zeit und wir wollen ja nicht in der Wohnung sitzen bleiben die ganze Zeit. Da schlägt mich meine Holde, wenn ich mich da nicht bewege. Und den Schimmelreiter von Storm habe ich ja schon gelesen, irgendwann vorletztes Mal. Insofern raus die Gegend genießen und vielleicht dabei ein Döschen finden. Oder zwei. Man will es ja auch nicht übertreiben. Wo ich jetzt gerade an Nordfriesland denke, wir müssen da natürlich dummerweise zuerst mal hochfahren. Das ist der große Nachteil an der Sache. Und in diesem Zusammenhang fällt mir gerade ein, dass ich mit Hänger bei anständiger Fahrweise, weil ein Großteil mit Tempomat, aber auch sehr viel Landstraße hier in der Gegend, unter 9 Liter gebraucht habe. Das ist eigentlich ein ganz guter Durchschnittswert. Da komme ich ohne Hänger und ohne die Holde hier im Kurzstreckenbetrieb nie drauf. Also da liege ich mit dem Auto wesentlich höher in der Regel. Naja, war so viel Sprit. Ja, so viel Sprit. Die einen, die fahren eben ziemlich viel, weiß ich nicht, für eine Dose. Und ich fahre halt wenig, aber habe dann dafür auch Spaß. Hier die Berge rauf und runter. Die Holde warf gerade ein, Bundesstraße. Welche ist das? Also durch Husum und ja. Also, wer sich damit auskennt, ich denke mal, da wird es den einen oder anderen oder die ein oder andere geben. Es gibt da diese Bundesstraße, ich glaube, Holde sagt B5. Ihr wisst schon welche, am Fischhöker vorbei, durch Husum in Richtung Bredstedt. Die, ist die wieder offen? Ist die frei oder ist die eine Baustelle? Macht das mehr Sinn, die 7 bis Tarp zu fahren und dann Querwald ein? Also das wäre gut zu wissen. Scheint ja ganz gut zu klappen mit der Rundenplanung heute. Ja. Mir fehlen jetzt noch 1000, das müsste super hingehen. Also Pausendosen. Ja, so wie früher. Mal nicht jeden Rastplatz, aber schon mal. Und wenn ich in der Neu bin oder wie sie nicht mehr schaden müssen, dass man schon mal weiß, dann ist nicht mehr eine Pause, dass man schon mal ein bisschen einkalkuliert. Aha. Und die Klopausen. Oder die Löwenpause. Okay, Ja, kann ich machen. Aber ich würde gerne die 2 und die 7 fahren, nicht die 1 durch. Die 2 und die 7. Aber zuerst schon die 1. Ja, ja, die 1 bis auf die 2 dann. Und die 2 bis auf die 7 dann. Und dazwischen noch irgendwie dazwischen dieses Kleingefrickel da. Da ist noch so eine Abkürzung, glaube ich. Nee. Ja, gut, zwischen der auf die 7 ist irgendwie so eine. Ja. Schnuck. Wegen. 200. Ja. Ja, ich guck mal. Ja. Ja, Rennradfahrer. Müsst ihr euch vorstellen, wir sind gerade an einer Senke des Weges. Also wir kamen gerade von unserer Seite runter und uns gegenüber von der anderen Seite kam eine Stöcklerin. Dann hörte man von hinten Geräusche, Reden und raus stellte sich, es waren zwei Rennradfahrer, die, sie müssen ja den Schwung mitnehmen, ungebremst noch ebenso zwischen uns durchgebrettert sind, dass sie nicht nebeneinander fuhren, war schon alles. Ja, und kein Ping, kein Kleng-Kleng und kein wir kommen. Nix. Ich weiß nicht. Ich fahre zwar Fahrrad, aber ich habe da so ein Problem mit Radfahrern und ich fahre Auto und ich habe auch ein Problem mit Autofahrern. Wahrscheinlich haben die auch alle ein Problem mit mir. Die Radheizer, wenn ich daher trödel, und die Autogurke, wenn ich sie überhole. Das ist dieses alter weißer Mann. Bist du über 50, kommt der Altersstarrsinn. Bei manchem auch früher, ich weiß, wovon ich rede. Und dir kann keiner mehr irgendwas recht machen. So sieht's aus. Eine Fünfergruppe. Rum, Nummer 1. 2, 3. 4, 5. Und Nummer 5 muss natürlich, also alle fahren hintereinander, nur Nummer 5 nicht. Die fährt dann als Wingman oder als Wingwoman hinter ihrer anderen Kollegin mitten auf der Trasse, damit sie mit der ja auch noch labern kann. Genau, meine Holde macht auch Wingwoman, auch auf der Mitte von der Trasse, aber zu Fuß, ja, schräg versetzt zu mir. Zack, war die Katastrophe vorprogrammiert. Aber es ist nichts passiert. Genau. Du hättest ja auch taub sein können. Und ich so, oh, da kommt was mitten auf der Straße. Die Holde ist taub. Die Gelegenheit. Nein, vielleicht sollten wir echt demnächst wieder Stöcke mitnehmen. Trekkingstöcke in Speichen durch nichts zu ersetzen. Aber das ist schon interessant, ne? Wenn ich mit dem Auto an einem Radfahrer vorbeifahre mit 30, muss ich 1,50 Meter einhalten. Aber ein Radfahrer muss das nicht zu mir. Moin. Nee, aber dass die deswegen da mal langsamer werden oder so? Nö. Aber es gibt ja diese Radfahrer, die in Städten gerne mal so Schwimmnudeln an ihr Fahrrad klemmen, um den Abstand zu erzwingen. Vielleicht sollte ich einen Rucksack anziehen und seitlich so 1,50 Meter weit die Trekkingstöcke rausragen lassen. Und wenn die dann mit ihren Sonnenbrillen und Tränen in den Augen den Berg runterbrettern und dann vor meinen Trekkingstock knallen und der wird verbogen oder ich kriege da noch einen mit von meinem Trekkingstock, da kann ich den nur noch anzeigen, weil ich der schwächere Verkehrsteilnehmer bin, wa? Nee, muss ich nicht. Ich muss doch nichts Reflektierendes tragen. Wenn es so dunkel ist, dass man nicht sehen kann, dann darf halt der Radfahrer nicht so heizen. Ist doch ganz einfach. Warum? Wieso? Auf der Trasse? Ich kann ja auch einen Stockschirm nehmen und den hinten reinklemmen. Hallo. Moin. Auch so. Ach so, also mein Körper darf über seine natürlichen Körpermaße nicht rausragen, damit irgendein Trottel, der mit unangepasster Geschwindigkeit fährt und nicht sehen kann, wohin er fährt, alle Rechte hat oder was? Was wäre denn, wenn da jetzt ein Wildschwein auf der Straße steht oder auf der Trasse? Das hat auch keine Reflektie. Hä? Also grundsätzlich müsste das eigentlich nicht anders bewertet werden können, als wenn eine blinde Person mit diesem blinden Stock auf der Trasse spazieren geht. Wenn die das pendeln lässt. Ja, vielleicht lässt sie mal was weiter pendeln, aber so Radfahrer, die halten ja auch keinen Abstand. Die fahren dich ja sowieso schon fast um. Was ist denn, wenn dann was passiert? Dann auf einmal, ach so, der war ja blind. Wenn er aber nicht blind ist, och, kannst du schon machen, pendel mal da rein. Oder noch besser, blind und taub. Warum denn nicht? Also, ich fände es wesentlich schlimmer, als in der Stadt blind und taub durch die Gegend zu gehen. Ja, du bist ja auch nicht blind und taub. Weiß ich doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 111 vom 13.10.2022. Aus Gründen leider nicht sehr ergiebig, dafür mit Autumn Weather statt Outro. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen.